Zum 23. Todestag von Genossin Kim Il-sung veröffentlichte die russische Internetzeitschrift Liebe Journal mit seinem Foto sein unvergängliches klassisches Werk durch den Zusammenschluss der ganzen Nation die Vereinigung des Vaterlandes beschleunigen im vollen Wortlaut.